Seitengasse, altes hohes Haus. Neben dem Haustor ein Uhrmacherladen und eine kleine Blumenhandlung mit Rosen, Tulpen, Hyazinthen, Kakteen und Flieder bis auf die Gasse hinaus. Darunter auch eine Stechpalme. Die Besitzerin der Blumenhandlung ist blond, ledig und Mitte der 20er. Mit dem Vornamen heißt sie Irene. In der Auslage des Uhrmacherladens hängen lauter Uhren, große und kleine, alte und neue. Auch Kuckucksuhren und ein Barometer. Es geht bereits gegen Abend, Ende Mai. Albert, ein junger Mensch und ehemaliger Beamter einer Speditionsfirma, kommt mit Silberling und Nicolo langsam vorbei. Silberling, ein älterer Herr, macht auf den ersten Blick einen durchaus soliden Eindruck, aber auf den zweiten Blick wieder weniger. Und auch Nicolo sieht nicht gerade vertrauenerweckend aus, schon auf den ersten Blick nicht. Aber gekleidet ist er wie ein Gent. Es ist das ein kleiner Laden, dieser Uhrmacherladen. Gleich rechts steht der Schrank und schlafen tut er hinten hinaus. Und dort ist das Kellerfenster. Ja. Wie viel sagst du? 3.000? Garantiert. Ich habe ein gutes Gefühl. Aber ich tu nicht mit. Was heißt das? So plötzlich? Ich hab euch hierher geführt und zeig euch Chancen, aber ich tu nicht mit. Willst dein neues Leben beginnen? Hm? Also, nur keine Unüberlegtheiten. Ein neues Leben. Das geht natürlich nicht nach Wunsch. Wahrscheinlich. Aber es dreht sich da um einen Menschen, nicht um mich. Sondern? Sicher um eine Madonna. Die wird oder will ihn verlassen. Oder sie hat ihn schon verlassen. Erraten. Kunststück. Und jetzt hat sie schon längst einen anderen. Sie hat keinen anderen. Wetten? Ich wette nicht. Er ist kein Hasardeur. Gut. Jetzt wette ich. 100 gegen 1. Abgemacht. Auch 100 gegen 2. Zu gewagt. Was versteht denn ihr schon davon? Er muss. Wir zwei allein sind zu wenig. Der kommt auch wieder. Da wachsen mir keine grauen Haare. Aber die Finger eines Weibes im Spiele, das kann mir nicht gefallen. Anhand meiner reichen, persönlichen Erfahrungen. Na, na, na, nur nicht Gase von oben herab, Herr Casanova. Was weißt denn du schon von mir, junger Mann? Nichts. Eben. Jetzt verlässt Irene mit Emil, einem Bräutigam, ihre Blumenhandlung. Der will sich gerade ein Brautbouquet kaufen, ist aber immer noch unschlüssig. Er hat einen melancholischen Charakter und beriecht die Blumen auf der Straße. Auch Hyazinthen riechen gut. Zu streng. Dann bleiben wir doch bei den Rosen, Herr Emil. Das ideale Brautbouquet. Rosen bringen Glück. Glück? Ja, sicher. Das ist nämlich so ein Aberglaube. Und ich glaube dran. Sie nicht? Zur Not. Sie sehen aber schon gar nicht aus, als hätten Sie einen Freudentag vor sich. Ich bin halt kein leichter Mensch. Und heiraten ist doch kein Kinderspiel. Sie waren doch auch schon mal verlobt. Man erfährt doch so manches, wenn man im selben Haus wohnt. Wie meinen Sie das? Ich meine halt nur, dass man sein Herz unter Umständen leicht an einen unwürdigen Partner verschwenden kann. Sie sind eigentlich ein boshafter Mensch, Herr Emil. Sie verkennen mich grausam. Schade. Wenn ich nicht schon eine Braut hätte, würde ich Sie heiraten. Glatt. Sie haben einen schönen Charakter und Blumen sind eine angenehme Branche. Sehr aufmerksam. Was kostet diese Stechpalme? Die ist sehr preiswert. Übrigens, hätten wir nicht doch lieber Flieder? Nein, Rosen bringen Glück. Ernst, ein Vertreter, kommt mit seiner Tasche. Er hat ein sicheres Auftreten und kann äußerst zungenfertig sein. Servus, Emil. Guten Abend, Irene. Na, was macht die Hochzeit? Wir debattieren gerade über das Brautbouquet. Rosen bringen Glück. Sehen Sie? Also, dann bleiben wir halt dabei. Danke. Du kommst doch heute zu meinem Polterabend. Ehrensache. Wiedersehen. Alles Gute zur Hochzeit und viele Kinder. Kinder bringen Glück. Ein armer Pessimist. Nein, Greta. Ernst. Wie oft habe ich dich schon gebeten, du sollst mich nicht vor fremden Leuten auf die Wange küssen. Aber Maus, meinst denn, die Leute sind blind? Glaubst, die wissen es nicht genau, wie oft ich hier in der Nacht. Alles wird einem registriert, das ist nun mal Menschenart. Gott, bin ich müde. Und wieder kaum etwas verkauft. Und du gefällst mir übrigens auch nicht. Das heißt, wir kennen uns ja erst seit 3 Wochen, aber du hast mir zu viel depressive Zustände. Ich sorge mich um dich, Irene. Du bist lieb, aber es ist halt keine Kleinigkeit, sich so plötzlich von einem Mann trennen zu müssen, mit dem man über 2 Jahre, das geht eben nicht spurlos. Da bleibt einem eine offene Wunde zurück, Albert. Ich heiße nicht Albert, ich heiße Ernst. Verzeih mir bitte. So, nimm doch nur Vernunft an. Als alleinstehende Geschäftsfrau musst du peinlichst auf deinen präzisen Ruf achten. Kannst doch nicht mit einem solchen Manne zusammen, einem ehemaligen Speditionsbeamten, der unterschlagen hat, bedenken. Ja, unterschlagen, so nennt man das offiziell. Trotzdem. Geh nur hinein. Ich muss nur noch die Blumen. Irene begießt die Blumen. Albert erscheint. Sie erblickt ihn, zuckt etwas zusammen und möchte in die Blumenhandlung. Halt! Aber ich hab doch zu tun. Dann geh ich mit. Du bleibst draußen. Wo hast du dein Herz, Irene? Dass du immer wieder kommst. So quäl mich doch nicht. Egal. Theodor, ein Leidtragender, kommt in tiefer Trauer rasch vorbei. Er ist sehr lustig. Guten Abend, schöne Frau. Ich wollte nur mal rasch erinnern, dass Sie den Kranz nicht vergessen. Das wäre nämlich sonst eine schlimme Blamage. Der Kranz ist schon geliefert. In die Wohnung oder gleich hinaus? Gleich ins Krematorium, mein Herr. Dann ist's schon gut. Und auf der Schleife steht? Letzte Grüße. Bravo, sehr schön, sehr brav. Das klappt ja alles prima. Na, was macht denn die liebe Frau für ein trauriges Gesicht? Ihnen ist doch niemand gestorben, sondern mir. Aber sehen's, ich lasse mir meinen Humor nicht nehmen. Man lebt nur einmal. In diesem Sinne. Es gibt noch lustige Menschen. Du sollst mich nicht so anschauen, denn es hat keinen Sinn. Ich schaue nur deine Brosche an. Meine Brosche. Aus Venedig. Soll ich sie dir zurückgeben? Nein. Danke. Ernst erscheint etwas ungeduldig in der Tür der Blumenhandlung. Irene, wo bleibst du denn so lang? Ach, schon wieder. Reg dich nur nicht auf, bitte. Denk an dein Herz. Nein, lass mal. Ernst? Im Interesse aller Beteiligten bitte ich Sie um etwas Einsicht. Es gibt bekanntlich Dinge, die irreparabel sind. Irene hatte ihretwegen sozusagen fast einen korrekten Nervenzusammenbruch. Und wenn ich nicht gewesen wäre, wäre sie vielleicht nun nicht mehr. Höchstwahrscheinlich. Und da ich ihr eben damals meine Kraft gegeben habe, habe ich folglich auch ein gewisses Recht zu weiteren Eingriffen in ihr Leben. Was ist denn los? Sie sprechen so fließend. Fließend? Wieso fließend? Sie heißen Ernst? Immer schon. Ein ernster Name. Sie belieben zu scherzen? Nein. Sie zwingen mich, deutlich zu werden. Ich habe sie mir eigentlich anders vorgestellt. Was? Wen? Sie. Komisch, dass sich Irene für Sie interessiert. Finden Sie komisch? Ich finde, sie wird halt nur irgendeinen Menschen gebraucht haben. Nicht? So begreif es doch endlich, Albert, dass es folgerichtig aus sein muss. Lass doch diese Redensart! Hier dreht es sich nicht um deinen Ruf. Hier dreht es sich darum, dass ich keinen Ausweg mehr habe. Hörst du? Ich kann mich nicht mehr bremsen. Und man kann sich ja direkt ausrechnen, wann der Zug entgleisen wird. Du könntest mich noch retten, wenn du wolltest. Sonst bleibt mir nämlich nichts anderes übrig. Automatisch und logischerweise. Komm, Maus, so komm doch schon. Die Unbekannte kommt und betrachtet die Blumen. Albert bemerkt sie nicht, denn er ist mit sich selbst beschäftigt. Verzeihen Sie? Was los? Habe ich Sie erschreckt? Erschreckt? Das sind nämlich so schöne Rosen. Aber ich habe kein Geld. Mir gehört hier zwar nichts, aber auf meine Verantwortung. Was Sie wollen. Nur eine. Danke. Draußen am Friedhof wächst es überall. Manchmal sehne ich mich zurück. Nach dem Friedhof? Sie sind anscheinend auch fremd hier. Auch. Es ist nicht viel Aussicht vorhanden. Und geht's herum? Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Albert. Jetzt hat er sich drin hinlegen müssen, weil er vor lauter Aufregung eine Herzattacke. Bitte, werd vernünftig und geh. Ich werde nicht vernünftig. Geh, bitte. Wie oft du das Wort bitte sagst. Bist so höflich geworden. Das ist ein fremder Einfluss. Ein besserer. Vielleicht. Sicher. Und ich dachte... Ja, was dachte ich denn? So geh doch und lass mich allein. Allein? Vielleicht wird es noch anders. Kaum. Gut. Also dann, fort. Herr, auf ein letztes Wort. Aber Ernst, du sollst doch liegen. Lass mich. Reg dich nicht auf und geh hinein, das sind Männerdinge. Also geh schon, bitte. So. Und jetzt appelliere ich an Ihr besseres Ich. Von Mann zu Mann. Bitte, lassen Sie sich hier nicht wiedersehen. Jetzt sagen Sie mir nur noch, dass ich ein neues Leben beginnen soll. Nein, das sage ich nicht. Ich sage es nicht. Im Gegenteil. Aha. Sie meinen... Ja. Die Welt ist schlecht. Also... Wiedersehen. Wiedersehen. Wollte sagen, alles Gute. Albert will fort und begegnet wieder Silberling und Niccolo. Nun, Herr Geheimrat. Du hast deine Wette gewonnen, Silberling. Na also. Sie hat einen anderen und ich habe verspielt. Und? Ja. Jetzt? Jawohl. Brav. Intelligent. Also, der Schrank steht gleich rechts, wie gesagt, und schlafen tut er hinten hinaus, der Herr Uhrmacher. Aber es ist trotzdem besser, wenn man nicht direkt von vorne, wie gesagt. Und dort ist das Kellerfenster. Ja. Schaut jemand auf uns herab? Wer ist das? Nichts, nur ein Student. Der wohnt im zweiten Stock rechts und studiert Brückenbau. Er hatte mal etwas mit der Hausmeisterstochter, aber dann war es über Nacht aus, weil sie ihn im dritten Stock links bei der Gattin des Ingenieurs überrascht hat. Du kennst dich aus. Mit der Zeit. Jetzt schlagen alle Uhren in der Auslage. Der Uhrmacher erscheint in der Ladentür, bleibt stehen und blickt interessiert zum Himmel empor. Da ist er, der Uhrmacher. Er scheint sich für das Wetter zu interessieren. Er kennt dich doch nicht. Nein. Na, weil er jetzt herschaut. Er kümmert sich um keinen Menschen. Er ist ein Sonderling. Er schaut dich noch immer an. Er ist taub. Albert, dieser Sonderling hat mir nicht gefallen, keineswegs. Mir scheint, du bist hier bekannt. Wollen's nicht hoffen. Man hätte uns bald am Genick. Es kennt mich hier keine Seele. Also dann... Um 4. Und pünktlich. Bitte. Sehr pünktlich. Jetzt kommt die Unbekannte wieder. Sie isst eine Semmel, hält wie unabsichtlich vor der Auslage des Uhrmacherladens und betrachtet die Uhren. Die drei Herren trennen sich nun. Silberling geht mit Niccolo, während Albert an der Unbekannten vorbei will. Die Unbekannte wendet sich ihm plötzlich zu und betrachtet nun ihn. Was los? Nichts? Verstehe kein Wort. Sie haben mir doch diese Blume geschenkt. Und das war sehr fein von Ihnen. Blume? Ach so. Sie dürfen nicht so denken, wie Sie denken. Ich denke überhaupt nichts. Oh, das glaube ich Ihnen nicht. Ihnen schon gar nicht. Kennen Sie mich? Oh doch. Na, was wissen Sie denn schon von mir? Eigentlich wollte ich mir nur eine Semmel kaufen da drüben neben den Uhren. Und da sagt die Bäckerin, sieh an, dort draußen steht gerade dieser Mensch. Und dann hat sie geschimpft. Oh, sie hat nur gesagt, diesem Menschen ist alles zuzutrauen, der könnte einen auch umbringen. Hübsch. Bitte tun Sie es nicht. Was? Zum Beispiel, ich persönlich würde mir nie etwas antun. So schlecht könnte es mir gar nicht sein. Ach so, Sie dachten, dass ich mich... Gewiss. Sie können beruhigt sein, ich tue mir schon nichts an. Fein. Warum? Weil es mich freut. Warum wundert Sie das? Überhaupt ist das Leben nicht so hässlich, mein Herr. Sehen Sie, in der Nacht denke ich oft an die armen Toten. Ihre Hemden sind vermodert. Aber keiner deckt sie zu. Und niemand erkundigt sich. Und dann regnet es in ihre Finsternis hinab und die armen Toten liegen allein. Und dann schmilzt der Schnee. Wohin? Fort. Es ist inzwischen Nacht geworden, und zwar bereits ziemlich spät. Der Uhrmacher schläft schon längst in seinem Laden, hinten hinaus, und auch in der Blumenhandlung ist alles zu. Still und friedlich scheint das Haus Nummer 9. Nur der Student aus dem zweiten Stock rechts befindet sich bei der Gattin des Ingenieurs im dritten Stock links, denn deren Gatte ist zurzeit beruflich verreist. Er ist weit weg, über 300 Kilometer weit, und das Fenster seines Arbeitszimmers ist offen, denn die Nacht ist lind und der Student spielt nun auf seinem Reisegrammophon einen Tango. Man hört ihn gedämpft bis auf die Gasse herab und nur eine schwache Laterne leuchtet in der Finsternis. Emil, der Bräutigam, begleitet Ernst zur Haustüre, mit dem er eben Abschied nahm von seiner Junggesellenzeit. Also das war jetzt mein Polterabend. Und du bist der Letzte. Es fällt mir direkt schwer, dieser Abschied. Fürchte dich nicht, ich folge dir bald. Heiraten ist doch das einzig Menschenmögliche, glaub es mir. Ich als Geschäftsreisender kann darüber manches Liedlein singen. Immer nur im Restaurant und in harten Hotelbetten. Das vertreibt mir die Laune aus dem Gemüt. Den wahren Frieden gibt uns nur eine Frau. Denn das Weib repräsentiert die Natur. Das ist richtig. Und wenn ich bei Lucille bin, dann denke ich mir oft, so, jetzt möchte ich nicht mehr sein. Man kann sich auch aus einem Hochgefühl heraus umbringen. Wer spielt denn da? Das ist der Student vom zweiten Stock rechts. Er spielt im dritten Stock links bei der Gattin des Ingenieurs. Tango? Der Ingenieur ist nämlich verreist. Und so betrügt sie ihn halt. Übrigens ein hochanständiger Mensch, dieser Ingenieur. Trotzdem wird er betrogen. Man darf eben als Gattin nicht allzu fair sein. Stimmt. Was, schon 3:45? So spät? Und ich muss doch so früh heraus. Und ich versäum noch die Bahn? Wohnst du noch draußen? Immer schon. Also, nochmals alles Gute. Du bist so rührend zu mir. Danke. Danke. Wiedersehen, Emil. Und Nur nicht zu fair. Nein, nein. Pa, lieber Freund. Pa. Ernst geht nun einige Schritte nach rechts, als würde er dort abgehen wollen, hält dann aber, sieht sich um, tritt vorsichtig an die Blumenhandlung und öffnet leise die Tür mit einem Schlüssel, den er von Irene erhalten hat. Plötzlich stockt er und blickt fasziniert nach links. Jetzt lehnt er an der Wand. Ist er allein? Ist er das überhaupt? Nur wenn schon. Albert kommt mit der Unbekannten langsam von links und der Tango ist aus. Jetzt wird es aber leider Zeit. Schon schlägt die Abschiedsstunde. Hättest mich nicht begleiten müssen. Ich begleite dich gern. Wir müssen uns trennen. Ich habe noch was zu erledigen. Geschäftlich? Von der Liebe allein kann keiner leben. Leider. Ach, jetzt habe ich meine Blume verloren. Sicher bei der Bank. Ich werde dir eine neue. Wann? Bald. Du lüg nicht. Wie heißt du denn eigentlich? Rat mal. Irene? Weit gefehlt. Sondern? Ich habe einen seltenen Namen. Überhaupt bin ich nämlich sonst nicht gleich, so hörst du mich? Bei dir könnte ich alles vergessen. Wer ich bin und was ich bin. Warum gerade bei mir? Schicksal. Ach du, so schön wird es nimmer werden. Nimmer? Komm, wärme mich an dir, mir ist zu kalt. Es wird Zeit. So. Und jetzt gib mir deine Adresse. Da. Ich schreibe sie dir auf. Wie du da schreibst? Was bist du denn? Meinst du beruflich? Nein, nur so. Ich bin ein Mann. Ein Mann? Wie dumm das klingt. Sei so gut. Hier. Meine Adresse. Zweiter Stock? Stimmt. Aber jetzt musst du fort, bitte. Du wohnst doch nicht hier. Nein. Jetzt schlagen wieder alle Uhren in der Auslage des Uhrmacherladens. Silberling kommt mit Nicolo. Sie erblicken die Unbekannte und sind peinlich berührt. Du? Ich habe so Angst. Ich weiß nicht, seit ich dich kenne, habe ich Angst. Verzeih, aber du siehst ja, ich werde erwartet. Wiedersehen. Wir erwarten das. Wir sind zuvor nur so unwillkürlich ins Gespräch gekommen. Purer Leichtsinn. Spricht sich hier mit einem Mädchen und danach... Wenn das Kind ein Polizeispitzel ist... Ach, ihr seid Gespenster bei der helllichten Nacht. Ich glaube besonders an solche Gespenster. Man hat schon genügend erlebt. Und die Herren Polizisten schrecken vor nichts zurück. Sie verkleiden sich selbst als dein eigener Schutzengel. Ja, geschehen ist geschehen. Und keine dichterischen Bilder, bitte. Silberling, du bleibst da. Du kommst mit, Albert. Den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Wieso dichterische Bilder? Silberling steht nun Schmiere. Und wieder erscheint die Unbekannte. Sie hält und wartet. Es ist eine linde Nacht. Sie wünschen? Wie bitte? Was Sie hier wünschen und ob? Ich warte auf einen Herrn. Interessant. Oh. Ich begreife es nicht, wie Sie hier mitten in der Nacht als junges, unbescholtenes Mädchen aus bester Familie auf irgendeinen Herrn warten können. Ich warte auf einen bestimmten Herrn. Er wird lange nicht kommen, er schläft nämlich hier. Dann warte ich, bis er wieder aufwacht. Sie, spielen Sie sich nicht mit mir, Sie, gemeines Stück Spitzel. Aber dir werde ich das Maul stopfen. Polizei! Nicht anfassen! Schrei nicht! Sonst passiert etwas. Weg! Wer steht denn da? Dem sein blödes Luder da. Was ist denn los? Später. Ich nicht. Ich? Er ist aufgewacht. Kusch, siehst du denn nicht deinen Schutzengel? Ich gehe. Na, ich auch. Du bist noch da. Ich hatte so Angst. Weg! Was hast du getan? Nichts, ich muss weg. Hilfe! Hilfe! Polizei! Polizei! Bruder Heike Antonius von Padua. Was soll das Gebrüll? Es ist was passiert. Wie bitte? Was ist denn passiert? Mord! Mord? Jesus Christus! Polizei! Polizei! Ein Polizist kommt rasch herbei. Was ist denn das hier für ein Geschrei? Ist denn was los? Was ist denn los? Oh, wie gut, dass Sie da sind, lieber Herr Kommissar. Den guten Herrn Uhrmacher haben Sie erschlagen, Herr Kommissar. Er hat gebrüllt und jetzt liegt er da drinnen in seinem Blute. Wo ist das Telefon? In der Blumenhandlung. Inzwischen haben sich bereits Passanten angesammelt und alarmierte Hausbewohner in Unterwäsche und Mänteln, der Student vom zweiten Stock rechts und die Gattin des Ingenieurs vom dritten Stock links. Clara, die Hausmeisterstochter, und Emil im Nachthemd und Mantel. Ernst in Unterhosen und kurzem Überzieher erscheint in der Türe der Blumenhandlung, spricht Unbekannte, die ihm am nächsten steht, an. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht genau. Anscheinend hat man einen Menschen umgebracht. Umgebracht? Anscheinend den Herrn Inhaber jener Uhren dort. Aber vielleicht lebt er noch, oder es war vielleicht auch nur ein Selbstmord oder dergleichen. Also ein Verbrechen wider die Person. Was bedeutet denn das, wenn einem am Polterabend ein Mord zustößt? Tote bringen Glück. Unberufen. So ist das Leben. Neben dem Glück das Unglück, und zwar unter einem Dach. Während ich selig war bei dir, wird ein Mensch ausgelöscht. Sprich bitte nicht mit mir. Das Frauenzimmer lässt uns nicht aus den Augen. Wer? Clara? Ja. Dann gibt es wieder anonyme Briefe. Oh, sie wird doch alles in den Dreck gezogen. Das Höchste und das Reinste. Ich bitte dich, nimm Rücksicht auf mich. Wo kommst du denn her? Ich dachte, du wohnst noch draußen. So, frag doch nicht so indiskret. Oh, pardon. Es ist ja auch das einzig Wahre. Durch und durch muss man sich, bevor man an den Altar tritt, kennen. Ich und Lucille haben es ja ebenso gemacht. Und vielleicht sind diese halbheimlichen Stunden die schönsten Stunden unseres Daseins. Hausmeisterin! Hier bin ich. Niemand darf da hinein, verstanden? Zweifellos Raubmord. Nein. Mir scheint, der Täter muss sich mit der Örtlichkeit genau ausgekannt haben. Es ist also eine ganz ähnliche Situation wie seinerzeit der Fall Haluschka, der wo seine Ehehälfte zerstückelt hat. Maria Josef, ist er denn zerstückelt? Wer denn? Der Herr Uhrmacher, Maria Josef. Aber keine Spur. Wie kommen Sie denn auf so eine perverse Idee? Wo ist das Telefon? In der Blumenhandlung. Ja, da hier. Der Polizist eilt in die Blumenhandlung an Irene vorbei, die soeben nur flüchtig bekleidet in der Türe erscheint. Ernst? Erschrick nicht, Maus. Etwas Entsetzliches, eine Gewalttat. Um Gottes Willen. Der arme alte Uhrmacher, dieser Sonderling, liegt hinten drinnen in seinem Blute. Zweifellos Raubmord. Und der Mörder muss sich hier ausgekannt haben. Genau. Ernst? Bitte? Nein. Was denkst du jetzt? Du? Deine Gedanken. Weck mich auf. Der ist kein Traum. Als ich vorhin zu dir kam, lungerte der hier herum. Ich habe ihn erkannt. Könntest du das beschwören? Bei deinem Augenlicht? Ich bin kein Mensch ohne Verantwortungsgefühl, aber es sah genau so aus. Möchtest es, dass es so aussieht? Was soll das? Du, mach mich nicht unsicher, denn dann kenne ich mich nicht mehr aus. Und morgen in aller Frühe kommt die Brosch zurück, diese Brosch aus Venedig. Meine Brosch? Seine. Nein, nie. Doch. Ich will es nicht, hörst du? Ich will es nicht. Gleich kommt die Mordkommission. In 0,0. Hausmeisterin? Ja? Keiner betritt das Haus. Und Sie tragen mir dafür die Verantwortung. Verantwortung? Das halte ich nicht aus. So mach uns doch nicht lächerlich, Mutter. Wird besorgt, mein Herr. Nun nähert sich Theodor, der Leidtragende. Er ist ziemlich alkoholisiert und man hört ihn schon aus der Ferne singen. Es war einmal ein Musiker, der spielte im Café und alle hübschen Mädchen. Na, was gibt's denn da? Eine verbotene Versammlung? Oder wartet ihr hier alle auf die Untergrundbahn? Hä? Aber ihr habt die letzte schon versäumt. Und außerdem ist hier keine Haltestelle. Ihr könnt hier weder auf- noch absteigen. Höchstens aufspringen. Aber das kostet manchmal den Kopf. Manchmal das Leben. Machen Sie keine albernen Witze, ja? Wieso Witze? Gerade heute hat man meinen Vetter verbrannt. Das ist doch kein Witz. Meinen besten Vetter. Der ist auf die fahrende Untergrundbahn aufgesprungen. Und wurde zerquetscht. Armer Kerl. War doch so ein talentierter Cellist. Prost, Gustav. Sollst leben. Jetzt schauen Sie aber, dass Sie ins Bett kommen. Also er hat ja gemeint, ich habe kein Bett. Ich habe ein Schlafsofa. Wie viel seid ihr denn da überhaupt? Eins? Der Bursch gehört natürlich längst auf die Wache. Lautes Singen, nächtliche Ruhestörung, grober Unfug. Aber ich habe hier Wichtigeres zu tun. Wichtigeres gibt's nicht. Die Mordkommission betritt nun den Plan. Es sind mehrere Herren mit Koffern und allerhand Zeug, darunter auch ein Gerichtsfotograf. Einer ist in Zylinder und Frack, er ist auffallend weiß gepudert und trägt ein Monokel, denn er wurde gerade aus der Mitte eines Banketts, auf dem man das Jubiläum der Daktyloskopie feierte, zu diesem Mordfall abberufen. Rasch betreten die Herren das Haus, nur der im Frack wechselt vorher noch einige Worte mit dem Polizisten, dann verschwindet natürlich auch er. Also, weitergehen bitte, nur keinen Auflauf. Aber wir wohnen ja hier im Hause. Das ist allerdings zweierlei, wenn Sie im Mordhaus selbst zu Hause sind. Weitergehen, weitergehen. Pardon, Fräulein, wohnen Sie etwa auch hier? Nein, ich bin hier nur so vorbei, durch Zufall. Dann gehen Sie nur weiter mit Ihrem Zufall. Aber ich bin doch allein und kein Auflauf. Ganz allein? So ein rosiges Kind in der Nacht? Ich habe schon gedacht, dass ich diese Blume verloren habe. Aber dann hat sie sich wiedergefunden. Überraschend. Also er hat ja gemeint. So komm doch, Maus. Es gibt Menschen, deren Pfade überraschend vorherbestimmt sind. Und die Welt ist immer wieder schlecht. Aber die Brosche gebe ich nicht zurück. Nein. Werden sehen. Nie, hörst du? So komm doch. Heute werden wir da so kein Resultat mehr erfahren. Höchstens, dass wir uns noch erkälten. In meinen Armen wirst du die düsteren Bilder vergessen. Du bist so kalt. Nur Mut, Maus. So, Sie waren also eine der ersten Passantinnen hier am Tatort. Und Sie können nichts aussagen. Ich meine, ob Sie nicht etwas daherschleichen haben sehen? Vielleicht mehrere Personen oder auch nur einen? Klein, groß oder mittel? Nein, ich habe nichts Verdächtiges gesehen. Gehen Sie mir nur nicht zu viel so in der Nacht allein herum. Das endet immer trist. Heute hat das einen bestimmten Grund. Es ist mir, als müsste ich heute auf etwas warten. So beginnt's. Oh, Sie denken falsch von mir. Ist er wenigstens fesch? Mir gefällt er. Zu mir war er freundlich. Und dann hatte er so ein Licht im Gesicht. Licht? Ja. Aber es war weder die Sonne noch der Mond. Ja, und dann hat er etwas getan. Aber das spielt für mich keine Rolle. Nein, es ist ja nichts geschehen. Denn ich habe ihn getroffen, auf den ich gewartet habe. Und es ist nichts geschehen, nie und nirgends. Sagen's mal, schreiben Sie manchmal Gedichte? Wenn Sie wüssten. Na, was soll ich denn schon wissen? Wer ist, wenn Sie das wüssten? Aber ich sage es nicht. Ein Maharaja vielleicht. Oh nein, na, raten Sie nur weiter. Es fällt mir sonst nichts ein. Soll ich es Ihnen verraten? Es interessiert mich nicht. Vielleicht doch. Irrtum? Großer Irrtum. Oh, ich treffe ihn wieder. Ist er denn verschwunden? Soll vorkommen. Er kommt wieder. Ich weiß es. Ich habe da nämlich etwas zu erledigen. Sicher. Das klingt alles hübsch mystisch. Und ist doch ganz einfach. Am nächsten Nachmittag. Möbliertes Zimmer. Hier wohnt Albert schon seit jener Zeit, da er noch Angestellter der Speditionsfirma war. Im Hintergrunde eine Glastüre zu einem kleinen Balkon und ein geöffnetes Fenster, aber die Vorhänge sind halb heruntergelassen. Doch wäre es auch sonst nicht hell herinnen, denn draußen steht ein schweres Gewitter am Himmel. Albert liegt total angezogen auf seinem Bett und döst vor sich hin, während Mathilde, die Zimmervermieterin, Staub abwischt. Die Lampe brennt mit schwacher Birne, denn es ist düster draußen und drinnen. Gehen Sie denn heute gar nicht aus? Nein. Und noch gar nichts zu sich genommen? Kein Frühstück, kein Mittag? Ich hab heute keinen Appetit. Mir scheint, Sie sind krank. Dass Sie aber mit den Kleidern im Bett liegen. Wann sind Sie denn heute Nacht nach Hause gekommen? Bald? Ja, sehr bald. Ich hab nichts gehört, weil ich nämlich wieder mal von meinem Seligen geträumt hab. Dann schlafe ich immer so tief. Mir scheint, Sie haben Fieber. Soll ich Ihnen das Barometer? Danke, nein. Mein Gott, ist das eine Finsternis. Künstliches Licht am Nachmittag um 4, Ende Mai. Lauter Gewitter und was ich heute schon wieder zusammentranspiriere. Hat es jetzt nicht geläutet? Geläutet? Mir war es doch so. Möglich. Sicher. Ich sehe nach. Ich hätte das damals, als ich 8 Jahre alt war. Das hätte ich anders machen sollen. Dann wäre auch alles anders gekommen. Und dann mit 13? Natürlich, natürlich. Ich halte das nicht aus, ich werde verrückt. Sehen Sie, es hat geläutet. Ein fremdes Fräulein ist da. Für mich? Das Fräulein wünscht Sie unbedingt zu sprechen. Ich bin nicht zu Haus. Sie ist auch nichts Besonderes. Eigentlich unscheinbar. Na, ich werde es ihr gleich sagen. Zu spät. Warum zu spät? Bitte setzen Sie sich. Wer gab Ihnen meine Adresse? Die Polizei? Sind wir denn per Sie? Jetzt ja. Also, wer gab Ihnen meine Adresse? Los! Du selbst? Schön. Na und? Ich habe es erwartet, dass wir uns wiedersehen. Allerdings nicht hier, sondern anderswo. Sie wissen genau wo. Der brave Silberling hat ja todrecht gehabt, Sie Schutzengel, Sie. Still! Sehen Sie den Koffer? Zuerst wollte ich fort mit den anderen, aber ich stehe für meine Tat ein. Man wird ja eh immer gefasst. Und erwischt haben wir auch nichts. Der Idiot ist ja aufgewacht. Ich hätte mir sonst ein Lastauto auf Abzahlung. Eine Speditionsfirma. Aber es gibt halt Menschen, denen nichts gelingt. Tun's doch nicht so, als wüssten sie nichts. Sie, Polizeispitzel, Sie. Nein. Jawohl, ich weiß alles. Ich weiß auch alles. Eben. Aber ich bin doch kein Spitzel. Sondern vielleicht. Was hätten's denn sonst hier zu suchen? Nein. Wie man einen Menschen verkennen kann. Jawohl, Fräulein. Sie wollten es einmal nicht haben, dass ich mir das Leben nehme, um mir jetzt manches Jahr meines Lebens zu nehmen. Na, wie hoch ist denn der Finderlohn? Für 3 Jahre Zuchthaus. Nur? Wieso? Ich meinte nur, das wäre zu wenig. Oder 4. Oder 5. Je nachdem ich den alten Mann verletzt hab. Was kann denn schon ein Schlag mit so einem Wecker... Auf, hör auf! Der alte Mann ist heute Nacht gestorben. Wer? Der alte Herr Uhrmacher. Du, lüg nicht. Er ist tot. Warum hast du denn das nicht gleich gesagt? Sind wir jetzt per Du? Habe ich Du gesagt? Ja. Auch zuvor bereits. Du, ich hab's doch nicht gleich können. Denn du hast mich doch nicht zu Wort kommen lassen. Hast immer nur gesagt, still und Spitzel. Und ich bin doch nichts dergleichen. Und so hoch kann es doch gar keinen Finderlohn geben. Und übrigens ist auch nichts passiert. Nichts? Wäre gelacht. Für mich nichts. Weißt du denn überhaupt, was du da treibst? Dass du dich mitschuldig machst? Oh, von mir erfährt keiner was. Ich hab mir da auch schon einen Plan zurechtgezimmert. Wir zwei waren einfach zusammen. Nicht nur kurz, sondern lang. Lang? Bis heute früh. Seit gestern Abend. Meinst du? Immer zusammen. Diese ganze entsetzliche Nacht. Und wo? Hier. Ich habe zwar heute Nacht mit einem Polizisten gesprochen, aber der wird mich nicht wiedererkennen. Es war ja so dunkel wie da bei dir. Jetzt hat es geblitzt. Möglich. Ein schönes Zimmer. Hm? Wo wohnst denn du? Nirgends. Nämlich, ich musste fort, weil ich kein Geld mehr hatte. Und den Koffer hat die Zimmervermieterin zurückbehalten. Aber in dem Koffer ist nichts. Was schaust mich denn so fremd an? Wie man nur so glücklich lachen. Hast denn gar kein Gefühl? Nach all dem, was sich zugetragen hat? Fang nicht immer wieder an. Was soll sich denn schon zugetragen haben? Wir waren doch die ganze liebe Nacht zusammen. Ich muss es doch wissen, dass wir zusammen... Musst es wissen! Und ob. Und jetzt wirst du es mir versprechen, dass sich nichts zugetragen hat. Versprechen? Gewiss. Gut, dann hab ich es eben geträumt. So bist du brav. Zu kindisch. Kusch. Wir müssen leise sprechen, denn die Wände sind dünn. Ich kann sehr leise sprechen. Und es wird mich niemand hören. Nur du. Wie war denn das nur? Ja. Ich bin so klein. Und sehe die Eisenbahn. Und dann ist da noch ein Altar. Und ein Engel. Mit einem strengen Blick. Ein zweiter Platz. Und Musik. Dann stehe ich vor einem Hause und warte. Und drinnen wohnt ein Fräulein mit hohen, schwarzen Schuhen und einem verschwommenen Gesicht. Aber wie hieß denn nur das Fräulein? Wo stand das Haus? Wann war diese Zeit? Du, ich hätte eine große Frage. Bitte? Hast du nicht etwas Essbares im Haus? Leider. Oh, wie schade. Leer gebrannt ist die Stätte. Aber zum Trinken muss noch etwas vorhanden. Ich habe aber gleich einen Sitzen. Ich vertrag nämlich nichts. Auf was sollen wir denn trinken? Ach. Seit wann hast du denn kein Zimmer mehr? Seit vorgestern. Und wo hast du denn überall geschlafen? Einmal auf einer Bank und gestern noch überhaupt nicht. Gut, ich werde noch ganz betrunken. Ein komisches Geschöpf. Tatsächlich. Sogar sehr. So ist es recht. Und wo hast du denn gegessen? Ich habe halt einfach gebettelt. Und dann, aber das ist schon länger her. Vorgestern Mittag, da bin ich einfach in ein Restaurant und habe mir ein ganzes Gedeck bestellt. Und danach, wo gerade niemand hergeschaut hat, bin ich raus und davon. Da bin ich aber gelaufen. Leichtsinn. Sowas ist doch schwer strafbar. Was hast du gesagt? Strafbar? Du? Lach nicht. Ungeheuer. Aber das ist doch humoristisch, wenn du sowas sagst. Mein Gott, ich habe einen Sitzen. Auf was wollen wir denn trinken? Kein Wort, bitte. Kein Wort. Was? Du denkst schon wieder dran. Du, noch ein Wort und es setzt was an. Halt's Maul! Unbekannte überlegt, nimmt dann etwas schwankend Alberts Mantel aus dem Schrank, zieht ihn an, setzt sich seinen Hut auf und legt sich auf den Boden. Was soll das? Was ist das? Wieso? Rat mal. Keine Idee. Kuckuck ist eine Uhr. Und ich bin jetzt ein toter Uhrmacher. Steh auf. Aufstehen! Bitte schlag mich nieder. Sag mal, sieht man es mir eigentlich an, was ich schon hinter mir habe? Ich habe mal einen geliebt, es hat wehgetan und gut. Josef hat er geheißen. Ich dachte schon, du hättest noch niemals. Josef? Wo bist du? Jetzt sehe ich dich wie durch Glas. Und ich stehe hinter dem Glas. Und jetzt hörst du nicht, was ich rede. Du bist es. Bist wieder da. Ich habe so lange auf dich gewartet. War so viel allein. Nein? Nein, komm nicht rein zu mir. Bitte nicht. Lass mich. Du. Lass mich. Sag, kannst du bellen? Bellen? Ja, wie ein Hund bellen. Schade, dass du es nicht kannst. Ich würde mich hier sonst in das Bett legen. Und du müsstest dich vor die Tür legen und wenn ein schlechter Mensch kommt, dann müsstest du knurren und mich beschützen. Und wenn du nicht folgsam knurrst, bekommst du einen Tritt. Was? Einen Tritt vor deine Schnauze, du. Du. Nicht. Ja, du. Ich fühl dich bis hinauf. Zieh dich aus. Tatsächlich. Wenn du dich nicht ausziehst, wird nicht geknurrt. Du bist lieb. Schau mich nicht so schrecklich an. Ich tu dir doch nichts. Doch, du schlägst mich. Und ich bin doch eine gefangene Seele. Ach, was könnte ich allen Menschen antun vor lauter Sehnsucht? Verrückt. Ich sehe mich in der Geschichte. Ich sehe mich auf den Schlachtfeldern und in den Bergwerken. Ich bin der Säbel. Und ich bin der Berg, der zusammenbricht. Du sollst nicht mehr trinken. Soll ich zu dir kommen? Warum bist du nicht mein Kind? Ich würde dich in den Schlaf singen. Aber das Fenster müsste offen sein. Und wenn du hinausschaust, müsstest du grüne Augen haben. So große grüne Augen wie ein Fisch. Und Flossen müsstest du haben. Und stumm müsstest du sein. Ich glaube, du bist der Tod. Wer das? Es hat geklopft. Wie du zitterst. Wer ist das? Herein! Ernst tritt durch die Türe. Er ist klatschnass, denn draußen gießt es ja noch immer. Pardon? Was verschafft mir die Ehre? Leider. Es ist zwar nicht meine Absicht, als personifizierte, pessimistische Hiobsbotschaft aufzutreten. Dürfte ich Sie unter vier Augen bitten? Soll ich auf den Balkon? Nein! Meinerseits. Ich dachte ja nur. Zunächst also eine Feststellung. Wir haben uns gestern spätnachmittags gesprochen und ich habe Ihnen einen Rat erteilt, von Mann zu Mann. Eine spartanische Lösung. Wie ich jedoch bemerken muss, haben Sie selbigen Rat konträr befolgt. Was heißt das? Das heißt, vielleicht wäre meine Lösung besser gewesen, denn dann wäre wahrscheinlich manches unterblieben und so kommt es nämlich zu guter Letzt doch wieder vielleicht auf dasselbe hinaus. Ich verstehe kein Wort. Was Sie nicht sagen. Drücken Sie sich bitte deutlicher aus. Es ist jemand ermordet worden. Wer? Das wissen Sie nicht. Wieso? Woher? Der Uhrmacher. Was für ein Uhrmacher? Jawohl. Der Uhrmacher? Der arme alte Uhrmacher? Nein, so etwas. Na, das tut mir aber leid. Du, den habe ich doch auch gekannt. Das war doch dieser Sonderling, nicht? Sonderling allerdings. Und wer hat ihn denn ermordet? Das weiß man eben noch nicht. Na, hoffentlich wird man den Mörder bald fassen. Und wenn es einen lieben Gott gibt, dann gehört er aber exemplarisch bestraft. Hoffentlich. Und Sie wünschen, bitte? Ja. Peinlich. Sind Sie denn nur hergekommen, um mir mitzuteilen, dass dieser Sonderling nicht mehr existiert? Nein, das wollte ich nur so nebenbei. Ich bin nämlich in einer für mich ungemein peinlichen Angelegenheit hier, betreffs Irene. Also der langen Rede kurzer Sinn. Da, Ihre Brosche aus Venedig. Irene hat es sich überlegt. Ach so. Es klingt manchmal hart, aber es ist immer besser. Wenn schon, Schluss, dann radikal. Sie verstehen mich. Danke. Da bist du ja. Wie habe ich es doch geahnt. Wo ist die Brosche? Hier. Hat er sie dir? Wie kommst du denn dazu, Ernst? Ich hab doch verboten, dass du sie ihm zurück... Hab ich denn nicht gesagt, nie und nimmer? Aber das schlägt ihm fast den Boden aus. Jetzt merke ich es erst, wie oft, dass du mich schon belogen hast. Allerdings hab ich höchstens gelogen. Besser stillen als lügen. So steck sie dir nur an, die Brosche, und geh spazieren damit, mit der Bischotterie eines... Herr, oder wagen Sie es etwa zu leugnen, dass Sie gestern Nacht dort herumlungerten? Ich hab sie erkannt. Ich kann's beschwören. Heute Nacht hast du es aber nicht können. Was? Beschwören. Weil ich dich schonen wollte, wie immer. Aber jetzt fängt es mir an, zu bunt zu werden. Ich wusste es genau, dass er es war. Aber ich wollte es auf mein Gewissen nehmen und schweigen. Für deine Liebe. Ewig wollte ich schweigen, um dich zu besitzen. So bin ich. Albert! Halt! Zunächst bitte reden wir leise. Denn die Wände haben Ohren und man kommt gar leicht in einen falschen Verruf. Und dann ist das ja alles nicht wahr, was dieser Herr hier erzählt. Ich kann es beschwören, bei allem, was ich liebe. Tot soll ich umfallen, wenn das nicht so ist, gnädige Frau. Ich muss es doch wissen, dass dieser Mann nicht dort gewesen sein konnte, denn wir, er und ich, waren die ganze Nacht hier zu Hause zusammen. Ist das wahr? Gewiss. Das freut mich. Also, komm. Lass mich. Aber Maus. Ich bin keine Maus. Du bist auch nicht anders, Albert. Gestern um diese Zeit hast du doch gesagt, dass nur ich dich retten könnte und dass du so einsam bist. Und kaum hast du mich verlassen, da hast du mir jenen Herrn herausgeschickt mit dem freundlichen Rat, ich soll mir eine Kugel vor den Kopf, sonst bleibt nichts anderes übrig. Das hat er gesagt. Unter anderem. Auch du hast seinen Tod gewünscht. Nein, lüg nicht. Frisch Abgrund der Verlogenheit. Jetzt kenne ich mich bald selbst nicht mehr. Hast du nicht vorgestern Nacht geweint? Warum kann man denn nicht mit einem Revolver, den niemand hört, so ein verpatztes Leben... Lügner! Lügner! Das ist die gewaltigste Erschütterung meines Lebens. Außerdem, Ernst, passen wir auch nicht zusammen. Denk an mein Herz, bitte. Denkst du vielleicht an meine Leber? Jetzt ist schon alles egal. Zur Kenntnis genommen. Jetzt bist du bös. Aber ich kann nicht anders. Ich habe dich ehrlich geliebt, Irene. Ich sage es vor Zeugen. Ich wollte dir nur helfen. Aber ich war nicht ganz ehrlich zu dir und muss dafür nun büßen. Ich habe halt nur einen Menschen gebraucht. Seinerzeit. Ah. Sie hatten recht, mein Herr. Le roi est mort, vive le roi. Was denkst du denn, wer ich bin? Adieu. Ja, jetzt muss ich büßen. Was ist auch eine kleine Unterschlagung gegen einen verdorbenen Lebensweg? Ich habe einmal in einer Novelle gelesen, dass die Frau die Pflicht hat, die Härte der starren Paragraphen durch Liebe zu erweichen. Aber das begreife ich erst jetzt, wo es zu spät sein dürfte. Es ist nie zu spät, Irene. Doch, Albert. Nein, auch ich dachte mal so hoffnungslos und hab dich verflucht. Ich spüre es. Und ich hab dir noch immer geglaubt, alles. Auch das mit deiner Einsamkeit. Aber das war doch nur die Verzweiflung. Ich hab halt einen Menschen gebraucht. Oh, das kenne ich schon. Glaub mir. Was sprichst du da? Psst! Was fällt dir ein? Wie sprichst du denn zu mir? Zu mir, die du vielleicht schon länger kennst als manche andere. Seit vielen Wochen. Jede Nacht. Adieu. Jetzt wirst du mich schlagen, nicht? Nein. Bist du verstimmt? Nein, aber warum konnte sie mir das nicht gestern sagen? Gestern um diese Zeit. Jetzt hätte ich geordnete Verhältnisse. Soll ich hier nachlaufen? Und sagen, gnädige Frau, ich habe zuvor gelogen. Wir, er und ich, wir waren ja überhaupt noch nie miteinander. Das habe ich mir ja nur ausgeklügelt, damit es nicht aufkommt. Und du musst mir den Mund nicht zuhalten, denn du bist mein Schicksal. Jetzt hätte ich mein Auskommen. Geh nicht von mir. Du. Bitte nicht. Mein Mund wird anfangen zu reden, ohne dass ich es will. Ach so. Nein. Nein, nicht so. Ich werde doch nicht sagen, du. Ja, gehe ich ins Wasser, bevor auch nur ein Sterbenswörtlein... Ins Wasser? Weißt, das nehme ich mit mir hinab, als hätte ich es getan. Hinab? Sowas sagt sich leicht. Oh nein. Ich kann nicht anders. Ich hätte es doch nie geglaubt, dass mir noch jemals wieder ein neues Leben, Glück und Friede. So zeig mich doch an. Ich riskiere es. Ich gehe zurück. Und du musst fort. Fort. Lass mich hängen oder nicht, wie du willst. Aber Albert. Sei mir nicht böse, aber ich bin eine ehrliche Haut und es wäre gefrevelt gegen mich selbst. Ich hab dich sehr gebraucht. Gebraucht? Sicher. Das ist schön. Einen Menschen zu brauchen. Aber es ist schlimm für den Menschen, den man braucht, gewiss. Also, dann gehe ich jetzt. Wohin? Fort? Ich lege mein Leben in deine Hand. Du bist jetzt drinnen? Gut. Wir werden sehen. Wohin? Hinab. Du wohnst doch im zweiten Stock. Und tu, was du willst. Gewiss. Wieder in der Seitengasse vor dem Haus Nummer 9. Nur einige Jahre sind vorbei. Wo früher die Blumenhandlung war, ist nun eine Wäscherei und in dem Laden, in welchem der Uhrmacher erschlagen wurde, befindet sich nun eine bescheidene Buchhandlung. In der Auslage hängen Zeitschriften, Bücher, überwiegend antiquarisch, und eine Totenmaske der Unbekannten aus der Seine. In der Auslage der Wäscherei hängen hingegen naturnotwendig Hemden und Unterhosen. Die Buchhandlung gehört Emil, der nun schon längst verheiratet ist. Seine etwas korpulente Gattin Lucille sitzt auf einem Stuhl vor dem Geschäft in der Sonne und liest einen spannenden Roman. Ernst kommt mit Lilly, einem Mädchen, vorbei. Warum schaust du denn dieses Haus so an? Weil mich verschiedene Erinnerungen daran knüpfen. Zum Beispiel dort droben im dritten Stock wohnte einst vor Jahren ein Ingenieur und dessen Gattin... Hatte etwas mit dir. Sag's nur. Kavalier schweigt. Und dort, wo jetzt lauter Bücher sind, dort war früher ein Uhrmacherladen. Aber dann ist an dem alten Uhrmacher ein Raubmord verübt worden. Der ist bis heute noch nicht geklärt. Dass sowas vorkommt. Wozu haben wir denn unsere Kriminalpolizei? Aber Maus... Gar vieles kommt nie ans Tageslicht, auch in puncto Raubmord. Zuerst forscht man fieberhaft nach, dann wird es zu den Akten gelegt und über die Akten wächst Gras. Und der Mörder bleibt unbekannt, geht frei und frank herum. Vielleicht sitzt man ihm gerade gegenüber. Hör auf! Man weiß doch nichts voneinander. Was weißt denn du schon von mir? Vielleicht habe ich auch mal... Einen Raubmord? Du, red nicht so unheimlich. Sonst musst du heute Nacht wieder bei mir schlafen. Beruhige dich nur. Ich will nicht unheimlich reden. Entschuldigen Sie, bitte. Jedoch, soweit ich mich erinnere, war doch da mal in grauer Uhrzeit eine Blumenhandlung. Stimmt, mein Herr. Aber die Inhaberin hat geheiratet. Und die Leute haben jetzt eine Gärtnerei vor der Stadt. Es geht ihnen sehr gut. So. Komisch, dass Sie danach fragen. Ich erwarte die Frau nämlich jeden Moment. Sie wollte heute hier vorbeikommen und müsste schon hier sein. Na, dann wollen wir gehen. Sagen Sie nur noch, wohnt hier noch so ein Kleiner? Im dritten Stock rechts ein gewisser Herr Emil. Emil? Dritter Stock rechts? Na, das ist doch mein Gatte. Ihr Gatte? Sie kennen ihn? Er ist jetzt gerade droben und kocht. Er kocht nämlich gern und gut. Soll ich ihn rufen? Oh, nicht der Mühe wert. Wir haben uns nur ein paar Jahre nicht gesehen. Wahrscheinlich wird er sich an mich gar nicht mehr erinnern. Ja, er ist riesig zerstreut, leider. Wiedersehen, gnädige Frau. Habe die Ehre. Ernst will mit Lilly ab. Da kommen aber gerade Irene und Albert mit dem dreijährigen kleinen Albert. Sie erkennen sich, außer Lilly und dem kleinen Albert natürlich, und grüßen sich reserviert. Die alte Zeit. Aber was der für ein Frauenzimmer bei sich hat, ist ja unmöglich. Ja, dieses Haus. Noch steht es, nicht? Ja. Ich gehe oft dran vorbei. Hier hat doch unser Glück begonnen. Trotz mancher Unterbrechungen. Ach, Albert, wie rasch eilen unsere Tage. Siehst du, kleiner Albert, dort drüben verkauften mal Papa und Mama Blumen. Schöne, duftende Blumen. Aber da war der kleine Albert noch nicht da. Komm. Guten Tag, Frau Irene. Guten Tag. Ich habe sie schon reserviert für Sie, die Skulptur. Oh, sehr nett von Ihnen. Sie kennen doch meinen Mann. Guten Tag. Natürlich. Emil wird sich riesig freuen. Er kocht zwar gerade, aber... Emil! Emil! Was ist denn passiert? Ach, guten Tag, ist das aber eine Überraschung. Ich komme gleich runter. Siehst du, da ist die Totenmaske. Die möchte ich so gern haben, weil sie so himmlisch ist. Sie ist gar nicht von dieser Welt. Wer ist das? Ich habe dir doch gesagt. Eine unbekannte Selbstmörderin. Gleich kommt mein Gatte. Er kann es Ihnen noch besser erklären. Bist du es? Ich weiß nicht. Es war damals immer so dunkel. Ich hab dich eigentlich nie richtig gesehen. Hocherfreut! Da ist er! Hocherfreut, das ist aber reizend, dass ihr mal wieder an uns denkt. Servus, Bubi. Sie sind ja heute so lustig, Herr Emil. Das ist er neuerdings immer. Zuerst war zwar ich der leichtere Teil und er der schwerere, aber dann haben wir aufeinander abgefärbt. Jetzt ist er der Optimist und ich sehe schwarz. So hebt sich alles auf. Emil, erklär doch mal bitte den Herrschaften die Geschichte dieser Totenmaske. Da gibt es keine Geschichten. Man hat sie aus dem Wasser herausgezogen und weiß nichts von ihr. Irgendeine junge Selbstmörderin. Allerdings mit einem verblüffend mysteriösen Lächeln. Neulich hat mal wer gesagt, diese arme Seele war wahrscheinlich nur ein Menschenkind. Gut und böse, fromm und verdorben, wie das ewige Leben. Aber meiner Meinung nach ist das ein Engel gewesen, der zur Strafe auf unser irdisches Jammertal hat hinab müssen und dann durch den Tod erlöst worden ist. Wie schön er das gesagt hat. Für mich ist das auch ein Engel. Achtung, Achtung. Wenn euch dieses Hörspiel gefallen hat, dann hört doch auch den Podcast 100 aus 100 mit Perlen der Hörspielgeschichte von den 1920er Jahren bis heute. Präsentiert von Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Du hast jetzt was mitgebracht, was wirklich legendär ist. Und ich glaube, alle werden den Titel kennen. Mhm. Pionierstücke aus den ersten Radiotagen wie Orson Welles' War of the Worlds, berührende Klassiker wie Unter dem Milchwald von Dylan Thomas, Dokumentarhörspiele wie Adolf Eichmann, Ein Hörprozess und andere preisgekrönte Audiokunstwerke aus der Gegenwart. Ja, wir bekommen mit, wie die Bevölkerung da bewegt ist, bewegt wird, wie Menschen aller Altersstufen am Radio hängen. Ein Muss für alle Hörspielfans zum 100-jährigen Hörspieljubiläum in der ARD Audiothek. Ton ab!